Staatliche Überwachung. KI in der Hand von autoritären Regimen. Bäume mit saftig grünen Blättern bedecken die Ausläufer des Nishanberges in der Nähe der Stadt Khufu in China. Die weltgrößte Bronzestatue des Philosophen Konfuzius thront über dem Gelände. 72 Meter streckt sich die ehrfurchtgebietende Figur in die Höhe. Zu Füßen der Statue befindet sich ein riesiges Konferenzzentrum mit einer Fassade aus grauem Beton. Die Dächer sind mehrschichtig und mit kunstvollen gewölbten Kanten versehen, die in spitze Giebel münden. Sie sind mit dunkel glasierten Ziegeln gedeckt. Der Stil erinnert an den Kaiserpalast in Peking. Vor dem Gebäudekomplex wehen blaue Flaggen im Wind. Die Szenen sind im Juni 2023 im chinesischen Staatsfernsehen CCTV zu sehen. Ranghohe chinesische Regierungsbeamte und Firmenvertreter fahren in schwarzen Limousinen vor. Sie sind hier, um über die Zukunft der künstlichen Intelligenz in China zu sprechen. Die Regierung will die Entwicklung von KI stärker unter staatliche Kontrolle bringen. Für autoritäre Regime wie China ist die Weiterentwicklung künstlicher Intelligenz Chance und Risiko zugleich. Einerseits bietet die Technologie viele Möglichkeiten, die Wirtschaft voranzubringen. Die Leistungssprünge von KI-Systemen können die wirtschaftliche Aufholjagd der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt beschleunigen. Gleichzeitig kann das Regime mit völlig neuen Methoden Zensur durchsetzen, Propaganda verbreiten und die Bürger noch stärker überwachen. Andererseits sind moderne, generative KI-Systeme derzeit schwierig zu kontrollieren, was autoritäre Systeme vor ganz besondere Herausforderungen stellt. China ist beim Thema künstliche Intelligenz längst eine Weltmacht. In wissenschaftlichen Kreisen gilt die chinesische Forschung der aus den USA als ebenbürtig. Die Stanford University gibt jedes Jahr einen KI-Report heraus. Darin schneidet China seit Jahren hervorragend ab. Bei der Anzahl der wissenschaftlichen Publikationen sowie bei der Zahl der Zitationen liegt China weltweit an der Spitze vor den USA. Professorin Caroline Wagner von der Ohio State University hat zudem die Qualität der Publikationen untersucht. Auch dabei ist China nach ihrer Analyse meist Weltspitze. In keinem anderen Land gibt es demnach so viele Forschende wie in China, die es mit ihren Veröffentlichungen in die renommiertesten wissenschaftlichen Zeitschriften der Welt schaffen. Auch die japanische Zeitung Nikkei kam in einer Analyse von KI-Forschungspapieren zu dem Schluss, dass China bei Quantität und Qualität an den USA vorbeigezogen ist. Mit der neuen Welle der KI-Entwicklung hat Peking jedoch ein Problem. Generative KI-Systeme lassen sich nur schwer kontrollieren, weil sie mit einem riesigen Fundus an Informationen und Quellen trainiert wurden. Wie ein erfahrener Geschichtslehrer können sie etwa historische Vorgänge beschreiben, ohne dass sie sich dafür auf einen bestimmten Artikel stützen müssen. Für die Kommunistische Partei Chinas ist das ein Problem. Sie will die volle Kontrolle haben. Das Internet in China wird streng überwacht. Kritik an Staats- und Parteichef Xi Jinping ist tabu. Offene Diskussionen sind nicht erwünscht. Peking hat internationale Technologiefirmen wie die Google-Muttergesellschaft Alphabet oder den Facebook-Konzern Meta aus dem Land ausgeschlossen. Auch viele KI-Werkzeuge wie ChatGPT sind gesperrt. Chinesische Digitalkonzerne müssen eine strenge Zensur umsetzen. Das lässt sich bei klassischen Computerprogrammen einfacher zusichern, denn sie folgen klaren Regeln. Bei KI-Systemen ist das deutlich schwieriger. Sie zeichnen sich gerade dadurch aus, dass sie je nach Befehl unterschiedliche Ergebnisse liefern. Selbst mit der gleichen Eingabe ist ein und dieselbe Ausgabe meist nicht zu replizieren. Doch Peking will die Kontrolle unbedingt. Einen wichtigen Anstoß soll das Treffen in Nishan liefern. Zu der Konferenz hat die Staatsführung im Juni 2023 unter dem sperrigen Titel World Internet Conference Nishan Dialogue on Digital Civilization geladen. Der Ort ist bewusst gewählt. Nishan gilt als Geburtsort von Konfuzius. Der Philosoph, der im 5. Jahrhundert vor Christus lebte, hat mit seinen Ideen das Leben in China nachhaltig geprägt. Seine Lehren wurden als Konfuzianismus bekannt und sind zum zentralen Bestandteil der chinesischen Kultur geworden. Sie haben Generationen von Gelehrten, Beamten und gewöhnlichen Menschen beeinflusst. Zwar hat der Staatsgründer der Volksrepublik China, Mao Zedong, Konfuzius und seine Lehren weitgehend abgelehnt. Doch der amtierende Staats- und Parteichef Xi Jinping hat ihn zur Leitfigur seiner Regierungsideologie gemacht. Er zitiert Konzepte von Konfuzius als Grundlage für traditionelle und kulturelle Werte Chinas. Xi greift oft auf den Philosophen zurück, um seinen Plan eines chinesischen Traums zu unterstreichen. Sein Ziel ist Chinas Rückkehr zur Größe vergangener Dynastien. Dabei stellt er insbesondere die Idee einer harmonischen Gesellschaft heraus, der sich das Individuum unterordnet. Wie generative KI kontrollierbar werden soll. Bei der Konferenz in Nishan überträgt Chinas oberster Internetzensor, Zhuang Rongwen, diese Ideen auf künstliche Intelligenz. Der Direktor der Cyberadministration, der mächtigsten Behörde des Landes, überwacht die Digitalwirtschaft. Als Zhuang an das weiße Rednerpult tritt, sagt er in die vier riesigen Mikrofone: Wir müssen sicherstellen, dass KI verlässlich und kontrollierbar ist. Vor allem große Sprachmodelle seien eine Herausforderung, sagt er. Was das in der Praxis heißt, stellt Zhuang auch vor. Peking prüft KI-Algorithmen. Nichts soll der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, ohne vorher ausgiebig von der Staatsführung getestet worden zu sein. Schon im März 2022 ist in China ein Gesetz in Kraft getreten, das Algorithmen kontrolliert. Die Regeln sollen unter anderem den Verbraucherinnen und Verbrauchern mehr Transparenz geben, wenn ihnen per KI generierte Angebote gemacht werden. Sie weiten gleichzeitig den staatlichen Zugriff aus. In dem ersten Artikel des Gesetzes wird den Anbietern auferlegt, dass ihre Systeme die sozialistische Grundwertvorstellung weiterführen, die nationale Sicherheit und das soziale und öffentliche Interesse schützen. Betreiber müssen einen ethischen Kodex befolgen. In diesem legt die Kommunistische Partei unter anderem fest, dass die Algorithmen aktiv positive Energie verbreiten und Mainstream-Werte fördern sollen. Diese weit gefassten Formulierungen sind typisch für China. Der Staat gibt Regeln vor und überträgt dessen Umsetzung an die Firmen im Land. Dadurch kann Peking immer wieder neu bestimmen, wie streng einzelne Vorgaben ausgelegt werden. Die Internetzensur in China ist genauso aufgebaut. Peking gibt grobe Regeln vor und gibt Zensuranordnungen aus. Wie diese angewandt werden, müssen die Unternehmen entscheiden. Dadurch findet eine Privatisierung der staatlichen Überwachung statt. Die Betreiber von sozialen Netzwerken in China löschen lieber ein paar Botschaften zu viel, anstatt zu riskieren, von Peking mit Strafen überzogen zu werden. Ähnlich könnte es auch im Bereich der künstlichen Intelligenz laufen. Seitdem hat Peking etliche weitere Gesetze nachgelegt. Sie alle weiten den Zugriff von Behörden aus und festigen den inhaltlichen Zugriff der Kommunistischen Partei. Künstliche Intelligenz ist erwünscht, solange sie den Zielen der Partei dient. Die chinesische Digitalwirtschaft wird von drei Konzernen und ihren Gründern dominiert. Das sind die Online-Händler Alibaba von Gründer Jack Ma, der Suchmaschinenbetreiber Baidu von Gründer Robin Li und der Betreiber des sozialen Netzwerks Tencent, Pony Ma. Über viele Jahre haben sie versucht, einen Mittelweg zu finden. Sie setzten sich gegen zu starke Internetzensur und für weniger staatliche Zugriffe ein, versicherten dabei aber der Partei und dem Staatsapparat stets ihre Loyalität. Jack Ma drängte besonders lautstark auf eine größtmögliche Öffnung. Dann kam die Antwort aus Peking. Im November 2020 wurde der Börsengang der Finanztochter von Alibaba kurzfristig untersagt. Dann folgten Untersuchungen und Strafen gegen nahezu alle großen Technologiefirmen. Mal ging es um nicht ausreichend erfüllte Zensurvorgaben, mal um den vermeintlichen Missbrauch von Marktmacht, mal um die fehlende Einhaltung von Datenschutzregeln. Die Konzerne wurden strengen Kontrollen unterworfen. Jack Ma trat als Firmenchef zurück und lebt derzeit in Japan. Die beiden anderen CEOs haben sich mit der Staatsführung weitgehend arrangiert. Bei der Konferenz in Nishan tritt Baidu-Chef Robin Li als Keynote-Speaker an das Rednerpult. In seiner Rede ordnet er sich sofort den Zielen der Regierung unter. Baidu sei sich seiner wichtigen Rolle bewusst. Wenn wir die Entwicklungen von KI verantwortungsvoll und sicher nutzen, werden sie die digitale Wirtschaft fundamental verändern, sagt Li. KI kann einen wirtschaftlichen Boom in China auslösen. Baidu will die chinesische Antwort auf den Erfolg von ChatGPT von OpenAI geben. Die eigenen Sprachmodelle nennt das Unternehmen Ernie. Die Modelle seien mittlerweile in vielen Bereichen besser als die leistungsstärksten Modelle von OpenAI, behauptet Li. Der Baidu-Gründer ist einer der wenigen Spitzenmanager der chinesischen Technologielandschaft, der auch die USA gut kennt. Nach seinem Bachelorabschluss von der Universität Peking wechselte er an die University at Buffalo im US-Bundesstaat New York und studierte dort Informatik. Anschließend arbeitete er für verschiedene US-Firmen daran, Internetsuchmaschinen besser zu machen. Später sagte Li, er sei der erste Erfinder der Technologie hinter modernen Suchmaschinen. Unter dem Namen Link Analysis stellte er eine Technik vor, die Webseiten danach beurteilte, wie viele Links auf sie verweisen. Das war 1996. 2 Jahre später patentierte Google eine ganz ähnliche Technologie. Li nahm seine eigene Technologie, um damit im Jahr 2000 in Peking Baidu als Suchmaschinenbetreiber für den chinesischen Markt zu gründen. Heute ist Baidu einer der mächtigsten Digitalkonzerne der Welt. Wie für Google spielt auch für Lis Unternehmen künstliche Intelligenz eine Schlüsselrolle. Während aber Google-Chef Sundar Pichai große Distanz zur Politik in Washington hält, ist Robin Li eng mit der Staatsführung in Peking verbandelt. Pünktlich zur KI-Konferenz in Nishan bekam Li von der Regierung auch einen offiziellen Titel für seine Aufgabe. Er ist nun Leiter der von Peking initiierten National Artificial Intelligence Standardization Group. Li ist damit nicht nur Ziel der Regulierung durch Peking, er wirkt daran auch aktiv mit. Die von der Regierung vorgegebenen Regeln haben in der Praxis große Auswirkungen. Wer einen US-amerikanischen Textroboter wie ChatGPT fragt, was am 4. Juni 1989 in Peking passiert ist, erhält eine Zusammenfassung der blutigen Niederschlagung der Demokratiebewegung am Tiananmen-Platz. Wer Ende 2023 die gleiche Frage an Ernie von Baidu stellt, erhält die Antwort, das System verfüge nicht über genügend relevante Informationen, um die Frage zu beantworten. Peking beschränkt sich aber nicht darauf, unerwünschte Themen zu sperren. Der Staatsapparat will KI-Systeme einspannen, um ihre Darstellung von Themen und Ereignissen aktiv zu verbreiten. Die KI-Regeln schreiben unter anderem vor, dass Trainingsdaten Wahrheit, Genauigkeit, Objektivität und Vielfalt garantieren müssen. Das klingt erst einmal logisch und sinnvoll. In der Praxis bedeutet es aber, dass viele Systeme auf Basis von Propagandatexten trainiert werden. Eddie Young und Margaret E. Roberts von der University of California in San Diego untersuchten für eine Studie, wie sich das auswirkt. Dazu trainierten sie ein KI-Modell auf Basis der Texte von Baidus Online-Enzyklopädie und verglichen es mit einem Modell, das mit Texten von Wikipedia angelernt wurde. Die Baidu-Enzyklopädie ist den strengen chinesischen Zensurvorschriften unterworfen. Anschließend analysierten die Forscher KI-generierte Überschriften. Dabei kam heraus, dass Worte wie Freiheit oder Demokratie von dem auf den Baidu-Daten basierenden System mehrheitlich in einem negativen Kontext gestellt werden. KI-generierte Texte stellen Freiheit und Demokratie in China also tendenziell als etwas Schlechtes dar. Künstliche Intelligenz als Werkzeug der Repression. Im Westen ist es vor allem der Umgang Chinas mit Menschenrechten, der Experten Sorgen im Hinblick auf den Fortschritt bei KI-Systemen macht. Schon heute überwacht Peking seine eigenen Bürger im In- und Ausland. Das trifft besonders die muslimische Minderheit der Uiguren ganz im Westen des Landes. In dem Xinjiang genannten Landesteil hat Peking die Überwachung massiv ausgeweitet. Es gibt Millionen von Kameras, Gesichter und Stimmen werden gescannt, Menschen werden an Polizeikontrollpunkten überprüft. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch geht davon aus, dass mehr als 1,3 Millionen Uiguren zwischenzeitlich in Internierungslagern eingesperrt waren. In einem Menschenrechtsbericht warfen die Vereinten Nationen China vor, für schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen gegen Uiguren verantwortlich zu sein. Im Fazit des Berichtes heißt es, dass Anschuldigungen über Foltermuster oder Misshandlungen einschließlich erzwungener medizinischer Behandlung und schlechter Haftbedingungen glaubwürdig sind, ebenso wie Anschuldigungen über einzelne Vorfälle von sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt. Etliche chinesische Technologiefirmen sollen an der massenhaften Überwachung der Uiguren beteiligt sein. Dazu zählt laut Human Rights Watch auch Baidu. Das Unternehmen bestreitet die Darstellung. Künstliche Intelligenz könnte die Überwachung auf eine neue Stufe heben. Schon heute werden Bilder von Überwachungskameras oder Mitschnitte von Telefongesprächen im großen Stil ausgewertet. KI dürfte die Fähigkeiten der Sicherheitsbehörden drastisch ausweiten. Zudem sollen KI-Systeme dazu eingesetzt werden, Personen genauer zu verfolgen, beispielsweise eine Person mit Gesichtsmaske trotz verdecktem Mundes und verdeckter Nase erkennen zu können und in Echtzeit den aktuellen Standort einer Person ausfindig zu machen. Zu den Anbietern solcher Systeme soll laut einer Recherche der Nachrichtenagentur Reuters neben zahlreichen anderen chinesischen Technologiefirmen auch Baidu zählen. Baidu ließ eine Anfrage dazu unbeantwortet. Noch nie war Zensur so leicht umzusetzen wie heute. Es wäre falsch, beim Thema Unterdrückung und Zensur nur auf China zu zeigen. Peking hat zwar besonders viele Ressourcen, um den Raum für offene Diskussionen immer weiter einzuschränken. Es gibt aber viele Länder auf der Welt, die die Verbreitung unerwünschter Informationen im Internet unterdrücken und erwünschte Nachrichten gezielt fördern. Mit der Weiterentwicklung künstlicher Intelligenz haben sie dazu mächtigere Mittel als je zuvor. Die Organisation Freedom House misst seit 1973, wie es in verschiedenen Ländern um die Meinungsfreiheit bestellt ist. Dabei schaut sie sich unter anderem an, ob Medien frei berichten dürfen oder ob sie bei Kritik an der Regierung Konsequenzen fürchten müssen. Seit 2009 untersucht die in Washington ansässige gemeinnützige Organisation auch den Grad der Freiheit im Internet. Noch nie waren die Werte so schlecht wie in dem für das Jahr 2023 vorgestellten Bericht. Die Freiheit im Internet ist auf einem historischen Tiefpunkt angelangt und die Fortschritte in der künstlichen Intelligenz verschärfen diese Krise sogar noch, sagt Ellie Funk von Freedom House, als sie die Auswertung im Oktober 2023 vorstellt. China war Vorreiter beim Einsatz von Algorithmen und künstlicher Intelligenz für Zensur. Aber viele Staaten sind nachgezogen. Freedom House zählt weltweit 22 Länder, die Internetfirmen automatisierte Systeme zum Zensieren von Inhalten vorschreiben. Dazu zählen Staaten wie Vietnam oder Nigeria. Freedom House schreibt, dass Vietnam unter anderem den Facebook-Konzern Meta gezwungen haben soll, negative Berichte über bestimmte Mitglieder der Kommunistischen Partei zu entfernen. Das Ministerium für öffentliche Sicherheit hat zudem seit August 2022 die Macht, Digitalplattformen zu sperren, wenn diese toxische Inhalte nicht schnell genug löschen. Nigeria ging mit neuen Zensurvorgaben gegen Online-Plattformen vor, nachdem auf dem Kurzmitteilungsdienst Twitter, der heute X heißt, Aussagen des damaligen Präsidenten Muhammadu Buhari kursierten, in denen er zu Gewalt gegen seine politischen Gegner aufrief. Buhari ließ daraufhin zunächst Twitter für 7 Monate sperren. Heute schreibt das Land automatisiertes Zensieren vor. Zensurapparate können die vielen Einträge im Internet nicht händisch kontrollieren. Sie setzen Algorithmen ein. Dazu legten sie in der Vergangenheit einzelne Begriffe fest, die automatisch blockiert werden sollten. Allerdings ließen sich diese Zensursysteme leicht austricksen. In China beispielsweise nutzten Menschen im Internet Synonyme, um sich über die politische Führung zu unterhalten. Statt Präsident Xi Jinping beim Namen zu nennen, sprachen sie dann von der Comicfigur Winnie the Pooh. Zensoren mussten daraufhin auch alle Schreibweisen der Comicfigur sperren. Moderne KI-Systeme sind deutlich besser darin, Sprache zu analysieren. Sie können einen Kontext erkennen und damit ein Thema blockieren, auch wenn der gesuchte Schlüsselbegriff gar nicht vorkommt. Sie können zum Beispiel aus dem Zusammenhang erkennen, dass mutmaßlich über den chinesischen Präsidenten gesprochen wird. Das lässt sich dazu einsetzen, gezielt Informationen zu filtern. Die Staatsführung in Peking könnte KI-Werkzeuge aber noch viel weitreichender einsetzen, warnt Simeon Gilding vom australischen Think Tank Australian Strategic Policy Institute. Peking werde es nicht nur darum gehen, den Informationsfluss innerhalb des Landes zu kontrollieren. Textroboter könnten auch international gezielt eingesetzt werden, um Meinungen zu beeinflussen. Freedom House spricht von KI als Superverstärker für Desinformation. Die Organisation dokumentierte Fälle, in denen Regierungskritiker online diffamiert wurden oder gezielt Regierungspropaganda verbreitet wurde. Diese Aufgaben übernehmen nicht nur Staaten selbst, sondern sie engagieren dafür auch Privatunternehmen. Der Facebook-Konzern Meta vermutete beispielsweise, dass hinter einer Desinformationskampagne in Angola nicht direkt die Regierung stand, sondern das Unternehmen Mindforce aus Israel. Ein der Firma zugerechnetes Netzwerk von Accounts soll systematisch positive Informationen über die Regierung von Angola gestreut haben. Die Firma habe massenhaft gefälschte Accounts erstellt und dafür unter anderem KI-generierte Profilbilder genutzt. Einige dieser Konten gaben sich als unabhängige lokale Journalisten aus, teilte Meta mit. Ähnliche Fälle gezielter Einflussnahme sind aus Nigeria, Kenia und Pakistan bekannt. Auch in Deutschland wurden KI-Bilder für politische Zwecke genutzt. Nein zu noch mehr Flüchtlingen, lautete der Schriftzug auf einem Instagram-Post des Vizechefs der AfD-Bundesfraktion Norbert Kleinwächter im Frühjahr 2023. Auf einem Bild sind brüllende Männer mit zu Fratzen entstellten Gesichtern erkennbar. Aber was wie ein Foto wirkt, ist mit KI kreiert worden. Das entmenschlichende Bild ist also gezielt vom Algorithmus erschaffen worden. Kleinwächter verteidigte das Vorgehen als Mittel zur Illustration einer politischen Meinung. Künstliche Intelligenz kann nicht nur wissenschaftliche Forschung beschleunigen und die Lehre an Schulen und Universitäten besser machen. Die Technik ist ein mächtiges Werkzeug zur Überwachung und Manipulation von Hunderttausenden Menschen. Die Beispiele aus Ländern wie China oder Nigeria zeigen, was schon heute möglich ist. Dabei sind das nicht Einzelfälle, die weit von uns weg sind. Der Einsatz von KI-Bildern in der deutschen Politik dürfte erst der Anfang sein. Auf einen Blick. Hauptthema: Künstliche Intelligenz weitet die Möglichkeiten der Überwachung durch Staaten und Firmen massiv aus. In China werden Firmen im Land zu einer engen Kooperation mit dem Staat verpflichtet und verfolgen dabei Ziele der Kommunistischen Partei. Warum das wichtig ist? Die Strategien und Praktiken Chinas im Umgang mit KI könnten als Modell für andere autoritäre Staaten dienen und globale Standards für den Einsatz von KI beeinflussen. Hintergrund: Peking ist Pionier im Einsatz der Technik nicht nur zur Überwachung und Repression der muslimischen Minderheit der Uiguren. China geht zudem neue Wege, KI für Propaganda und Desinformation einzusetzen. Ausblick: Neben China experimentieren eine Reihe weiterer Staaten mit dem gezielten Einsatz von KI für Überwachung und Kontrolle. Die US-amerikanische Organisation Freedom House, die seit 1973 misst, wie es weltweit um die Meinungsfreiheit bestellt ist, sagt, dass es um sie im Internet noch nie so schlecht stand wie im Jahr 2023. Dabei steht der Einsatz von KI zur Unterdrückung von ungewollten Meinungen noch ganz am Anfang.